Ja, hallo und herzlich willkommen zum 16. Conancast. Heute haben wir das Thema Detective Conan im Wandel der Zeit. Und da leider ganz viele Sprecher heute nicht mit dabei sind, habe ich mir heute zwei besondere Gäste eingeladen. Da wären zum einen Eve. Ja, hier, ich kenne mich im Forum als Nightmare 2805. Na, ich denke, ihr kennt mich. Ja, und dann auch noch Kaito. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir ohne große Umschweife einfach mal zum heutigen Thema. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Hauptthema für heute an. Das ist Detective Conan im Wandel der Zeit, wie ich auch letzte Woche schon angekündigt habe und wie es auch schon auf unserer Seite stand. Ja, da haben wir uns heute mal das Thema in drei Teilbereiche unterteilt. Da wären zum einen, wie war es zu Beginn der Serie? Dann stellen wir die Veränderung der Serie dar. Und ganz am Ende sagen wir nochmal unsere Meinung zum Wandel. Ja, da würde ich sagen, fangen wir es einfach mal an mit dem, wie es zum Beginn der Serie war. Die Handlung war irgendwie witziger, also wenn Conan noch überlegen musste, wie setze ich Kogoro jetzt schachmatt, er hatte ja noch nicht seine ganzen Erfindungen da, das hat er erst im Laufe des Mangas so bekommen, vom Narkosechronometer. Dann hat halt Ran ihn mal K.O. gesetzt, mehr oder weniger freiwillig, oder er hat ihm irgendwas an den Kopf gedonnert oder so. Und heute ist es eher so, Schuss, gut, der schläft, lass ich ihn mal reden. Ich finde das ein bisschen was abhanden gekommen. Könnte man mal wieder öfter so ein bisschen anders machen. Das können Kogoro was für die Birne bekommt wieder. Und an sich waren die Fälle auch eher. Ja, die heutigen Fälle finde ich irgendwie spannender. Ich auch. Ja, das war auch mehr so ein. Ja, so eine Einführung, nicht so ganz so tief. Mit der Story verbunden noch am Anfang, da waren es eher so kleine Fälle, eine kleine Entführung oder da waren halt mehr Fälle, wo sich dann rausgestellt hat, dass das irgendwie gestellt war oder dass es nicht so ganz so tragisch war, da sind weniger Leute gestorben im Allgemeinen. Wir waren nicht so kompliziert von der Auflösung her. Genau, die Fälle waren noch nicht so lang wie heute, wie aktuell 7 Kapitel. Neuer Rekord. Oder die ganzen Fälle um die Organisation auch in Band 58. Ja. Da war es halt noch spannend, da hat man noch mitgefiebert. Also gut, das machen wir heute wahrscheinlich auch noch, aber da war eher so, wie lange wird's wohl dauern? Und heute denkt man, oh, das geht sowieso nie zu Ende. Weil immer, wenn was Neues rauskommt, dann passiert wieder irgendwas, was dann wieder dagegen lenkt. Und ja, gut. Auch mit den Fällen mit der Organisation waren da, glaube ich, früher viel mehr als jetzt. Jetzt kommen immer ungefähr alle 100 Kapitel welche und damals war das irgendwie in jedem Band so gefühlt. Das ist auch ein erheblicher Unterschied, finde ich. Ja, stimmt. Fand ich früher eigentlich besser, wenn man da immer mal wieder irgendwas zu lesen hatte und nicht die ganzen Filler bekommen hat, die einen eigentlich gar nicht interessieren. Das war der Hauptpunkt, warum ich damals nicht angefangen habe zu lesen. Ich habe mit Band 21 angefangen und dann war das irgendwie langweilig. Da war nicht so wirklich was los, war irgendwelche Geschichten. Und wenn man nur den Anime kannte, wo es dann halt doch am Anfang ziemlich viel war oder zumindest anders umgesetzt, denkt man, okay, was ist denn das wieder hier für ein Scheiß? Geht ja gar nichts voran. Ja, der Anime. Das ist auch so ein Thema für sich. Ja, genau. Voller Fehler. Ja, die waren ja im Manga auch. Ja, gut. Naja. Aber im Manga waren es wenigstens auch Gin und Wodka, die da in dem Zug saßen und die Bombe gemacht haben. Ja, richtig. Woher kennt Conan eigentlich die Codenamen? Ja, das haben sich schon viele gefragt. Ja. Ich weiß noch, wie ich bei dieser Folge hier vor dem Fernseher saß, da kam der Abspann vor der Folge. Nächstes Mal bei Detective Conan. Du siehst nur diese Männer von hinten und ich dachte, ja, endlich geht's mal weiter. Und dann kam diese Folge und ich dachte, was eine Verarsche. Ja, das sicherlich. Vor allem, ich glaube, die Fehler waren alle früher im Manga und jetzt haben sich die Anime-Produzenten auch mehr so auf ihren Stil eingefunden, würde ich sagen. Und nicht mehr so übernehmen den Manga irgendwie originalgetreu, auch wenn sie da immer noch teilweise kleine Filler reinbauen, sodass sie irgendwelche Charaktere dazu packen, die eigentlich gar nicht im Manga da sind, sowas. Ja. Das erlebe ich jetzt in den Episoden immer häufiger. Also ich finde ja auch, die sollten statt ein paar Fillern mal ein paar Remastered-Folgen machen mit der schwarzen Organisation. Zum Beispiel diese mit dem Zug, wo dann wirklich General Vodka auftauchen. Wäre doch mal was. Ja, das glaube ich nicht. Wenn die jetzt ihren Fehler so zugeben. Naja, Fehler zugeben ist so eine Sache, aber es ist klar, dass es ein Fehler ist, weil jeder Arsch liest den Manga. Entschuldigung für das Wort. Also ich denke mal, dass da so ziemlich jeder weiß, der den Manga liest, dass das ein Fehler war. Ich habe es erst recht spät rausgefunden, weil ich habe den Manga erst spät gelesen. Aber mir ist es dann halt direkt aufgefallen, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Ja, das ist solche gravierende Fehler, die waren halt früher häufiger. Ich würde auch mal, dann würde ich einfach mal ganz schnell zum Zeichenstil kommen, nachdem wir die Handlung jetzt abgeschlossen haben. Der war ja früher auch, genauso wie die Handlung, eher schlicht. Ja. Heute sind mehr Details da und man hat einfach mehr von der Handlung, würde ich mal sagen, wenn man dann auch bessere Bilder dazu hat. Früher waren die Charaktere einfach irgendwie, ich finde, die waren einfallsloser gezeichnet und ja, heute entsprechen die einfach mehr so auch der Wirklichkeit und obwohl ran mit ihrem Zacken da auf dem Kopf oder was ist. Das kann man sich ja hingehen, also. Ja. Ich fand vor allem, dass die Charaktere damals alle so in eine Richtung gingen. Die Männer hatten alle so ein Schnurrbart und die Frauen waren eher so plump oder super schön. Es war alles so ein Schema. Also so eine gewisse Ähnlichkeit war bei allen Charakteren irgendwie vorhanden. Ja, das kann ich nicht abstreiten. Ja. Und heute sind das wirklich alles irgendwie so Individuen. Mhm. Auch vom Charakter her. Ich glaube, die haben sich erst so im Laufe der Zeit auch entwickelt und dann sind die jetzt erst das, was sie wirklich sind. So. Ja. Das ist eigentlich auch der nächste Punkt, den wir heute noch ansprechen wollen. Das ist eigentlich die Veränderung der Serie. Das ist ja auch unser eigentliches Thema. Conan ist gewachsen. Nein, ist er nicht. Oh doch, doch ist er. Muss man drauf achten. Wenn du in den ersten Momenten guckst, wie er groß er im Gegensatz zu Ren ist, dann kann er ja da quasi noch unter den Rock gucken. Bei den neueren Episoden nicht mehr so ganz. Nein? Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Die Wirkung lässt nach. Ja. Muss eine Nachwirkung von den Gegenmitteln sein. Mit jedem Mal bleibt er ein Stückchen größer. Das kann sein. Vielleicht ist das so der Trick, dass er mit jedem, dass er gar nicht mehr auf einmal groß will, sondern immer, immer ein bisschen mehr. Also etappenweise. Ja, meine ich, ja. Mit jedem Schnaps einen Zentimeter mehr. So nach dem Motto. Sollte der Kogoro mal begleiten. Da müsste Kogoro schon ein Riese sein, echt mal. Ja, dann würde ich es einfach mal, also nach dem, ja, die Veränderung von Detective Conan im Laufe der Zeit, das ist natürlich klar, dass nach dem Manga erstmal ein Anime gekommen ist, weil in Japan wird eigentlich so gut wie jede erfolgreiche Manga-Serie als Anime umgesetzt und das war dann bei Detective Conan eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch ein Anime folgte und der dann auch im Fernsehen zu sehen war. Der hatte dann anfangs auch super Quoten und ja, heute lässt das wieder ein bisschen nach, auch wegen des Sendeplatzes und sowas, aber naja. Ja. Vermutlich auch, weil man manchmal das Gefühl hat, es geht nicht mehr so wirklich voran. Ja, war aber schon toll damals, den Anime dann zu sehen. Ich finde auch, dass er dann zu RTL 2 gekommen ist, das war toll. Auch wenn er geschnitten wurde, aber... Tele 5 wäre besser gewesen. Ja, gab's damals ja noch nicht. Ich weiß nicht, wann die... Oder nicht so groß wie im heutigen Stil. Ja, vor allem war RTL 2 damals noch okay. Ja, das auf jeden Fall. Dragon Ball kam um 19 Uhr, davor kam Shin-Chan, warum auch immer das so spät kam. Ja. Naja, das wollen wir jetzt ja auch gar nicht weiter diskutieren, denke ich mal. Ja, dann ist natürlich ein großer Punkt die Internationalisierung, dass Detective Conan jetzt auch hier zum Beispiel in Deutschland erhältlich ist. Das ist toll. Schon seit längerer Zeit. Und ein Glück. Ja, sonst würden wir heute keinen Cast darüber machen, denke ich mal. Ja. Wären wir wahrscheinlich alle nicht darauf gestoßen, denn Ich denke mal, viele von uns sind da auf den über den Manga oder den Anime auf Detective Conan gestoßen und sind nur deswegen heute Fans. Ja. Ja. Dann natürlich auch direkt zum Anime noch die Kinofilme, OVAs, Magic Files und zu den Manga kamen dann später noch die Short Stories dazu, die sich auch die von Aoyamas Assistenten gezeichnet wurden und hier in Deutschland auch teilweise erhältlich sind. Ja, Kinofilme und OVAs und sowas sollte sicherlich jeder kennen. Die Kinofilme sind ja auch zum großen Teil hier in Deutschland erhältlich und ja, OVAs, Magic Files und sowas alles nicht, aber was heißt denn zum großen Teil? Es sind bisher alle erhältlich, die auch in Japan auf DVD erschienen sind. Ja, na, einer fehlt noch. Also der ist ja noch nicht auf DVD in Japan. Ja, eben. Der... ja, wenn wir sie nicht ins Kino bekommen, nehme ich einfach als Vergleich die DVD. Ja, dann gibt es natürlich auch Videogames und Merchandise, so zu Detective Conan, natürlich größtenteils in Japan. Wir haben ja nur so ein komisches Spiel, das ich hier nicht... Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Ja. Ich hab das hier zu Hause... Das war die größte Fehlinvestition meines ganzen Lebens. Kann ich Miraculous-Ermittlung. Das ist so grottig, einfach, das geht gar nicht. Also ich habe die ersten 10 Minuten gespielt, war dann bei diesem Minispiel mit Jaiba, wo du ausweichen musst. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe diesen Fall mit dem Taschentuch gelöst. Da gab es einen Fall? Ja. Dann habe ich das gefunden. Taschentuch. Da werden wir, ich denke mal, in einem späteren Cast auch mal genauer drauf eingehen. Das haben wir uns schon als Thema vorbereitet und werden das dann auch genauer aufgreifen. Das sollte eigentlich überhaupt heute dran kommen, aber da Sarah nicht da ist und sie das Spiel auch hat und sonst nicht so viele haben. Ihr eigentlich auch, wieso? Naja, egal. Na, ich hab's nicht mehr, ich hab's verkauft. Das würde ich auch machen. Bin ich noch nicht zugekommen. Oder, ja, für meine Sammlung ist es natürlich toll. Ich habe mir dafür dann ein wirklich tolles Spiel geholt, aber das gehört ja nicht rein, deswegen werde ich es nicht erwähnen. Ich wollte keine Werbung machen. One Nein. Piece Unlimited Truth. Ich hab's nicht gehört. Nee, ich auch nicht. Ich hab mir absichtlich zugehört. Welches Spiel war das? Ach nee. Hab ich vergessen. Ja, dann... Merchandise gab's in Japan auch ganz viel, oder gibt's noch ganz viel. Ich erinnere an... So Heiji-Kappen und sowas. Es gibt Heiji. Oder, ja, die gibt's. Oder diese Detective Conan, nicht Conan, sondern Detective Boys Kleidung, die ja in Band 67, glaube ich, war das erste Mal vorkommt, wo die da mit Kaito Kid jagen gehen. Ja, da kann man die in Japan auch bestellen und wen's interessiert. Echt? Ja. Cool. Kostet aber, glaube ich, ein bisschen viel. Vor allem auch der Import. Ja, glaube ich dir. Ich warte ja heute noch auf mein Kaito Kid Kostüm. Ach, dass du es im Japan-Tag schon haben wolltest. Ja, genau das. Ja, dann natürlich hat sich auch der Zeichenstil im Laufe der Zeit verändert. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, dass die heute ja viel besser und originalgetreuer gezeichnet werden. Da hat sich, glaube ich, eine ganze Menge getan. Muss ich mal. Ja. Die Handlung hat sich natürlich auch verändert. Da sind jetzt, wie ich ja schon gesagt habe, viel weniger Organisationsfälle, die dann eigentlich immer nur in die Länge gezogen werden. So, ich weiß nicht, mit Akai und so, der stirbt, taucht dann wieder auf und sowas, obwohl er ja schon tot ist. Egal, anderes Thema. Und dann natürlich auch. Vielleicht wird der Tiefkorn langsam übernatürlich. Ja, echt. Obwohl wir ja im Forum so einen guten Beitrag haben, wegen dem Reiha-Pass, wo er ja umgebracht wurde, und dann hat das natürlich eine Verbindung zum Reichenbach-Fall, oder wie das da bei Sherlock Holmes war, wo er dann angeblich gestorben ist. Ich habe die ja nicht gelesen, immer noch nicht. Ja, schon. Das ist auch was anderes eigentlich. Naja, Kaito Kid wurde auf jeden Fall auch in die Serie integriert. Zum Glück. Und tritt jetzt immer häufiger auf, auch in den aktuellsten Fällen. Das finde ich eigentlich ziemlich schlecht, aber ja. Also ich finde es gut. Vielleicht sollte er nicht zu häufig auftauchen, das ist ein bisschen uninteressant. Ich finde auch so gelegentliche Auftritte, so alle 5 Bände oder so mal, ist nicht schlecht, aber wenn ich ihn jetzt hier jeden Band wieder treffe, dann ist irgendwann auch mal Schluss, dann habe ich auch keine Lust mehr, die ganzen Fälle zu lesen. Und es geht eigentlich immer nur darum, dass er da auftaucht und gewinnt er am Ende sowieso. Das. Ja, obwohl seine. Ja, obwohl seine Tricks ja immer nicht schlecht sind. Aber das sind, glaube ich, auch die Fälle, wo man am wenigsten hinterkommt, wie dann der Trick da ist. Also sind die anderen Fälle schon besser, wenn man anfangen will. Stimmt schon. Ja. Oder auch am Anfang der Serie, wie wir es ja schon gesagt hatten, dass man da versucht, einen Fall zu lösen. Ich war auch mal in Band 2, glaube ich, ganz dicht dran, den Fall so fast mit Conan zeitgleich zu lösen. Das habe ich seitdem nie wieder geschafft. Ja, Ja, ich schade. denke, in den neueren Bänden ist das eigentlich auch so ziemlich unmöglich, das noch zu Ja. schaffen. Man vergleiche jetzt zum Beispiel letztens diesen Dämonenhund. Ich weiß nicht, wie man da hinterkommen soll. Das sind ja auch eigentlich. Ja, die Täter, die lassen sich nicht mehr so einfach überführen. Da gibt es auch ganz viele komplexe Sachen hinter. Aber das fing ja schon ziemlich früh an, dass sich die Tiere nicht mehr so einfach überführen ließen. Ich sag mal, die Mumie im Wald. Ja, das. Ja. Ja, da wo der diesen dicken Bauch hatte und sowas, Genau, ne? was Oder man ja den. im Anime nicht so wirklich gesehen hat. Nur Ran hat reingeguckt und die wurde dann halt verfolgt. Man wusste nicht, was, warum. Man konnte nicht drauf kommen. Nee, das gibt's bei vielen auch immer so. Und ich hasse vor allem diese Fälle, wo vorher schon der Täter gezeigt wird, wie er den umbringt, und man weiß dann auch, wer der Täter ist, und ermitteln kann er nur noch. Ich hasse solche Fälle irgendwie. Ich finde, das der Fall ist einfach so zum Mitraten, aber das ist. Ja, das geht da verloren. Ja, natürlich. Natürlich auch bei den Organisationsfällen und sowas, teilweise. Die gehören einfach. Obwohl es eigentlich auch die eigentliche Handlung von Detective Conan ist, also, naja, egal. Aber ich glaube hier immer noch, dass dieser Manga nie zu Ende gehen wird, weil Aoyama sich ein Eigentor geschossen hat. Ich glaube, der hat die Organisation so stark gemacht, so stark im Spuren verwischen, dass der einfach nicht weiß, wie mache ich das jetzt? Doch, er hat das Ende ja schon im Kopf, hat er im Interview gesagt. Von daher denke ich schon, dass er da was hat. So, Ja, das ja, auch denke wieder ich auch. wahr. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ohne euch. Naja, egal. Ich kann ja noch mal reden. Ich glaube schon, dass er ein Ende finden wird, auch wenn das ein bisschen noch dauern wird. Kapitel 1000 oder so. Wird ja immer gehandelt. Na, Gibt es mal schauen. eigentlich irgendeine berühmte Kriminalserie, die eine gewisse Anzahl an Bänden hat? Wir haben jetzt 66 Bände von Conan oder 68 in Japan. Oder Kapitel frei für 70 Kapitel, Bände. Ich weiß nicht, ich kenne mich auch nicht so aus mit solchen. Ja, doch Death Note ist, glaube ich, Ja, es sind nur beendet, wenn man 12. das so als Ja. Detektiv-Dings Death Note hat bezeichnen kann. 12 Bände gehabt. Ja. Ja, ist abgeschlossen. Wenn man das nicht so als Detektiv, das ist ja eigentlich mehr so was anderes, so auch Ja. übermenschlich und sowas, naja. Ist auch ein ganz anderes Thema hier, aber. Stimmt schon. Ja. Ich meinte Ja. jetzt auch eher so richtige, reale Geschichten, die wir uns auch kaufen können, also nicht so mangamäßig. Sowas wie Columbo oder Sherlock Holmes halt, was er sich halt als Vorbild genommen hat. Ja, da kenne ich mich nicht so aus. Ich habe das auch. Ich bin eigentlich mit Detective Conan so gut wie in die Detektiv-Szene da eingestiegen und habe da vorher nichts gelesen, auch nachher nichts. Ich bin einfach. Also ich denke mal, diese ganzen Folgen, die darauf eingehen, dass man den Täter schon von Anfang an kennt, gehen eher ein bisschen auf Columbo zurück, wo es ja auch meistens der Fall ist, dass dieser Inspektor von Anfang an weiß, der ist der Täter und ihn dann zu Tode nervt, wenn er das zugibt, so nach dem Motto. Oder halt den Beweis finden muss. Ja, das ist ja in aktuellen Fällen auch immer häufiger der Fall. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass da der Täter schon raus ist, aber man muss halt noch diesen Beweis suchen, der dann am Ende noch fehlt. Das war. Am Anfang war es ja irgendwie nicht so. Das war irgendwie. Da hatte Conny immer gesagt, alle Puzzleteile sind zusammen und jetzt gilt es nur noch, die richtig zusammenzusetzen oder sowas. Und jetzt ist es eben immer so, dass der Täter irgendwie schon so mit Hilfe von 9 von 10 Puzzleteilen ja, entlarvt werden kann, aber es fehlt ja noch das Entscheidende, zwar der Beweis, so in etwa. Da hat Genau. sich Detective Conan auch so ein bisschen gewandelt. Und er sagt seinen Spruch nicht mehr so oft. Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie. Den könnt ihr ruhig mal wieder öfter bringen. Na, Ja, sagt er die nur im ganzen. Anime. Auch wieder wahr. Trotzdem könnt ihr mir wieder öfter bringen. Ja, man könnte ganz viele Sprüche mal öfter bringen. So, ich finde, es fehlt jetzt auch wieder sowas. Früher gab es ja dieses A Secret makes a woman woman. Und das fehlt jetzt irgendwie. So, was ganz typisches. Auch diese ganze Handlung um Jody und so, die fehlt mir irgendwie. Ich weiß nicht. Vor allem der Zeitraum, wo man dachte, Jody wäre Wermut. Ja, das war gut. Jetzt hat man ja dieses mit Okia und Bourbon und Wer ist dann noch dieser komische Typ da, der wie Akai aussieht? Da gibt's da jetzt auch wieder sowas, wo alle wieder spekulieren und, ah, ja, hier, nein, da. Naja. Ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Wir hoffen ja jetzt, nachdem der Fall abgeschlossen ist und sich Aoyama 3 Wochen lang auf, Reisen befindet. Ja, irgendwohin, man weiß es nicht. Frankreich. Nee, das ist ja irgendwie nicht, das ist ja nur, nee, wurde irgendwie falsch angegeben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffen wir danach auf einen Organisationsfall, war ja auch bei Kapitel 700 teilweise so, dass er, nee, es war davor so, dass er eine Woche Pause gemacht hat, um den Fall dann richtig vorzubereiten und dann auch. Vielleicht ist er jetzt im Recherchieren, weil jetzt ein 21-teiliger schwarzer Band kommt oder so. Ja, richtig, das glaube ich nicht. Schön wär's. Naja. Ich will, wir machen mal mit unserem regulären Thema hier heute weiter und dann haben wir noch das, den dritten Teil für heute und zwar unsere Meinung zum Wandel. Da sollten wir vielleicht mal kurz feststellen, ob der Wandel denn gut oder schlecht für die Serie Detective Conan war. Haben wir das nicht gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen einfließen lassen, wie wir das finden? Ja, aber wir haben noch nicht ganz. Wir haben noch nicht gesagt, ob wir es gut oder schlecht finden. So. Stimmt auch wieder. Also ich kann ja mal sagen, ich finde es gut, dass sich die Serie gewandelt hat, natürlich. Sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier und ja, natürlich hat sich der Zeichenstil und sowas zum Vorteil entwickelt, aber handlungstechnisch finde ich einfach, da hat es ein bisschen nachgelassen. So ab Band 42 oder auch 48 ist einfach nichts mehr wirklich Gutes passiert. Band 58 fand ich auch eher schlecht. Und natürlich auch die Integration von Kaito Kid und sowas jetzt, das gefällt mir alles persönlich nicht. Aber ja, insgesamt finde ich es eigentlich schon ganz gut, dass sich die Serie so gewandelt hat, wie sie aktuell ist und auch, dass sie hier in Deutschland ist und dass es so viel Kinofilme und was ich was alles dazu gibt. Das ist eigentlich, ja, finde ich ganz positiv. Und ihr? Ja, also... Ich bin froh, dass es die Kinofilme hier gibt. Ja, finde ich auch gut. Und sonst? Wie findet ihr, hat sich die Serie handlungstechnisch zum Beispiel entwickelt? Hat sich da eher zum Vorteil oder zum Nachteil? Ja, also die Handlung schreitet langsamer voran als am Anfang, finde ich, jetzt persönlich. Ich auch. Ob das jetzt ein Nachteil ist oder nicht, man weiß es nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Aber manche Fälle sind ja noch relativ interessant. Manche eher weniger. Kommt natürlich auch darauf an, welche Charaktere man am liebsten mag. So, wenn man Heiji und Kazuha mag, dann wird einen der aktuelle Fall ja ziemlich interessieren. Wenn man jetzt Okiha oder so mag, so wie ich, der wartet schon seit, gefühlt eine Ewigkeit auf ein neues Kapitel. Zumal der ja früher immer in fast jedem Band vorkam und jetzt ist schon eine ganz lange Zeit nichts mehr. Da oder wenn man Kid mag. Aber wenn man Erwin Kogoro mag, läuft gar nichts. Ja, der kommt ja immer vor. Aber meine Frage, wer mag Kokoro? Ich würde sagen, alle im Fanclub, oder? Nein. Ja, ich finde die zählen nicht. Schlecht. Ja. Ich finde eigentlich ganz okay, aber ist eben so ein Möchtegern-Detektiv. Und glaubt ihr, dass sich die Serie Detektiv von noch weiter wandeln wird? Oder ist jetzt irgendwann Schluss? Oder? Ich würde sagen, mal, sie wird sich weiter wandeln. Ja, ich denke, dass er langsam mal aufhören sollte, hier weiterzumachen und dann auch mal sich mal auf irgendwas festlegen sollte. So aktuell ist er gar nicht schlecht. Ich so denke mal, er sollte nicht noch weitermachen, die Fälle weiter auseinanderzuziehen und immer mehr Fälle einzubauen. Das ist bei mir dann irgendwann noch schon mal ein bisschen viel. Ja, ich denke, es dürfte langsam wirklich mal zum Showdown kommen. Also zum Finale. Oder zumindest mal wieder zu einem richtig spannenden Aufeinandertreffen. Weil das groß angekündigte in Kapitel 700 war ja dann auch im Endeffekt langweilig. Jetzt wird hier gespoilert. Das geht ja gar nicht. Spoiler nicht. Ich habe nur gesagt, ich fand's langweilig. Ich habe nicht gesagt, was passiert. Ja. Ich fand's auch langweilig. Ich finde, da ist nichts rausgekommen und das war eigentlich mehr. Ja. Mehr so, und ich lasse die Charaktere mal wieder auftauchen. Ihr hattet das übrigens jetzt als kleiner Hinweis an die Zuschauer, ihr hattet das jetzt letzten Samstag erschien das als Anime im japanischen Fernsehen, wer es wissen will. Wir haben ja dieses Mal keine News-Podcast, aber ich kann es aber trotzdem erwähnen. Ja. Und habt ihr diesen Wandel persönlich auch miterlebt oder seid ihr erst vor kurzem zur Serie hinzugestoßen? Also ich hab persönlich den Wandel nicht so stark miterlebt. Ich bin erst ab Band 58 so dazu gekommen und hab dann alles gesammelt. Klar habe ich jetzt gemerkt, wie sich der Zeichenstil und die Handlung auch nachher entwickelt hat, aber so ganz direkt habe ich das nicht so mitbekommen und auch wann welche Kinofilme und so erschienen sind, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr da Fans der ersten Stunde sozusagen seid. Ja, ich bin mit Band 35 dazu gekommen, also schon ein bisschen länger. Oh. Also nicht von Anfang an. Aber so Mitte kann man sagen. Ja, da hast du ja schon einiges mitbekommen. Ja. Wann kam der Anime nach Deutschland? 2002, 1. Dann war ich 12, 13. Nein, warte mal. Jetzt können sie alle sein. 11 oder 12. Jetzt können sie alle dein Alter ausrechnen. Wieso? Die wissen doch alle, dass ich 105 bin. Nein, für alle, die es nicht wissen, ich bin 20. Noch ein paar Tage. 2002 kam der Manga nach. Und der Anime auch nach Deutschland. Beides im gleichen Jahr. Naja. Ja, da würde ich sagen, beenden wir das heutige Thema auch mal hier. Und dann begeben wir uns ins Outro, wo wir dann nochmal so ein bisschen über den heutigen Cast und so philosophieren. Halt wie jede Woche, werdet ihr sicherlich kennen. Okay, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro. Ja. Komisch, ich habe keine Musik gehört. Ja, ganz komisch, die wird auch erst von mir dazugeschnitten. Also. Aha. Ja, Christian ist heute ja leider nicht da. Die treffen sich alle in Nordrhein-Westfalen im Moviepark. Ich hoffe, dass der nächste Woche wieder dabei ist und dann hier für mich den Cut übernimmt. Ich hätte mich. Ich muss jetzt hier notgedrungen den Cast zusammenschneiden und dann. Ich hoffe, wir haben einen ausführlichen Reisebericht. Das hoffe ich auch. Und die Geschichte Mord im Moviepark. Mit der Perlenkette. oder das, wo Takagi diesen Drogenrucksack da hatte. Im Tropical Land. Ja. Von Shiratori sabotiert. Ja. Ich habe mir jetzt mal für dieses Outro auch mal ein paar Themen bereitgelegt, nachdem ich letzte Woche hier wieder so unvorbereitet dastand. Natürlich dann wie immer die WM 2010, ist natürlich klar. Guckt ihr die eigentlich, oder? Italien ist raus! Yay! Ja! Genau. Nicht nochmal. Ich nicht gewusst, dass Italien Weltmeister war. Ich habe es echt das ja nicht fassen können. Als Wolf so gefragt hat, wieso nennst du die Weltmeister, wenn sie raus sind? Ich dachte so, na, warte. Ja, Deutschland ist ja jetzt Zweiter. Wir hätten jetzt das hier tippen können. Wir nehmen hier am Freitag auf und Deutschland spielt ja morgen. Ich hab, mein Tipp ist 2-0 für Deutschland. Deutschland spielt Sonntag, das weißt du, ne? Ja? Oh. Ach ja, das hat mir mein Vater falsch erzählt. Ja, Deutschland ist der Erste, die spielen am Sonntag. Ja, ich tippe auf jeden Fall auf ein 2-0 und hoffe, dass sie dann weiterkommen, obwohl ich es irgendwie nicht glaube, aber. Also ich tippe jetzt nicht wieder auf ein 2-1, weil das letzte Mal, als ich auf ein 2-1 getippt habe, haben wir 1-0 verloren. Ich bleib dann auch mal bei 2-0. Nachmacher. Nee, schon gut. Ja, dann schließ mich da mal an auf 2-0. Okay, das Conancast-Team von heute sagt 2-0 für Deutschland. Tore zweimal von Gomez. Und nee. Wehe, das klappt nicht. Ja. Und hoffentlich ist Poldi jetzt wieder ein bisschen motivierter, wo Klose wieder dabei ist. Ja, mein persönlicher Finaltipp ist übrigens Paraguay gegen Uruguay, aber das könnte sogar hinkommen. Also ich hätte ja gerne im Finale gesehen Nordkorea gegen Südkorea. Ja, das ist ja mein Spiel im Platz 3. Aber es klappt auch nicht, weil Südkorea und Paraguay schon aufeinandertreffen. Oder Uruguay, oder wer auch immer. Nee, Südkorea und Uruguay. Und vor allem Nordkorea schon raus ist. Und Schade. Ich würde mich über Deutschland und Japan freuen. Warte mal. Laut Spielplan ist raus. Nordkorea hat, glaube ich, zweimal verloren. Heute spielen die jetzt auch gerade hier, wo wir aufnehmen. Ich weiß nicht, wie steht. Die lagen gerade eben 2-0 hinten gegen Elfenbeinküste. Spiel müsste jetzt auch eigentlich vorbei sein, glaube ich. Ja, ist auch gleich irgendwann. Müsste schon. Müsste. Der müsste jetzt eigentlich gerade zu Ende gehen. Nee, müsste schon. Ist ja schon 20 nach 6. Stimmt. Ja, egal. Es ist übrigens gerade 20 nach 6, wenn ihr diesen... Ach Mist, jetzt haben wir eine Uhrzeit reingebracht, ne? Jetzt wisst ihr, wann wir aufnehmen. Das habt ihr nicht gehört. Hat heute leider nicht ganz so geklappt mit der Technik und noch mit den Sprechern und so. Wir haben da vergebens versucht, hier irgendwelche reinzubekommen. Danke übrigens, dass ihr beide heute hier seid. Das freut mich sehr, dass ich hier heute nicht alleine aufnehmen muss. Ja. Nachdem ich hier... Kein Problem, die Kontonummer kriegst du ja später. Nachdem ich hier 4 Absagen bekommen habe von potenziellen Stargästen und dann auch noch Manuel heute nicht hier ist. Wo ist er eigentlich? Pfui, Manuel, wenn du das hörst. Pfui. Schäm dich. Ich sag meine Meinung, wenn die Mikros aus sind. Ja. Was ich überhaupt letztes Mal im News-Podcast vergessen habe zu erwähnen, das war, dass wir jetzt auch bei Facebook vertreten sind als eigene Seite, unter als Conan News, wie auch bei Twitter. Da könnt ihr uns dann gerne folgen bei Twitter oder bei Facebook, kennt mich nicht so aus, da heißt, glaube ich, gut finden oder sowas oder gefällt mir drücken. Das würde uns dann sehr freuen, wenn ihr dann irgendwie mit uns auch in Kontakt tretet. Ihr könnt uns dann auch gerne persönlich anschreiben und so. Und dann, ja, ihr wisst schon, so weiter. Twitter und Facebook sollte ja allgemein bekannt sein, was man da macht. Ja, dann vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zum Fall mit dem Dämonenhund. Da ist jetzt ja das letzte Kapitel erschienen, was wir eigentlich letzte Woche schon geplant hatten, dass das im sechsten Kapitel aufgelöst wird, aber es war nicht so. Da werden wir euch dann in einigen Wochen drüber informieren, wenn wir da mal wieder einen News-Podcast haben. Nächste Woche ist ja übrigens, könnt ihr das Thema noch frei wählen bei uns im Forum. Da haben wir so ein Thema, wo ihr dann für euer Thema stimmen könnt. Ja. Ja. Ja. Dann haben wir in 2 Wochen überhaupt nochmal ein ganz großes Thema. Da werden wir uns nochmal mit Band 67, der dann ja in Deutschland gerade erschienen ist, beschäftigen und auch mit dem Organisationsfall, der ja dann im japanischen Anime gelaufen sein sollte. Hoffentlich. Ja. Wahrscheinlich. Wenn sie nicht wieder Gin und Wodka durch irgendwelche anderen Typen ersetzen. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe da schon Vorschaubilder gesehen und werde auch direkt morgen, heute ist ja Freitag, live einschalten, wenn ich dann die Episode angucken. Ich weiß nicht, wer da noch alles dabei sein wird. Ja, ich ja leider nicht, bin ja im Zug. Ja. Naja, und bei diesem Thema für den nächsten Cast steht es übrigens gerade für Sato, Takagi und Shiratori sehr gut. 17 zu 15 Stimmen gegen Gosho Aoyama. Und mit 4 Punkten Stimmen ganz hinten das Thema Sport. Das sieht wahrscheinlich keinen. Wir sind ja alle die ganzen Sportmuffels, die hier am Computer hängen. Wo wir gerade dabei sind, da fällt mir noch was ein, was ich im aktuellen Manga immer vermisse. Na? Dieses ganze Polizeiaufgebot gegen Takagi und Sato. Wenn Shiratori es leitet. Ach, hat sich ja alles geändert. Ja, da frage ich mich doch immer, bei Conan, falls hier sind so viele Morde, wo haben die ganzen Truppen? Haben die nichts Besseres zu tun? Ja, da werden wir, glaube ich, nächste Woche dann genau drauf eingehen, wenn ihr das Thema dann gewählt habt, sonst hört ihr es irgendwann in 3 Jahren. Ja. Versprochen, das andere Thema, was nicht dran kommt, hört ihr in 3 Jahren. Hey! Wenn es Conan dann noch gibt und nicht doch schon überraschenderweise der Show dann passiert ist und... Oder der Zeichner stirbt. Was wir nicht hoffen wollen. Nee. Nein. Der soll erst sterben, wenn es vorbei ist. Und dann soll eigentlich gar nicht sterben, aber wenn dann erst, wenn es vorbei ist. Ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Wir wollen ja alle wissen, wie es weitergeht. Ja. Mhm. Ja, und dann nach dem News-Podcast, dann in 2 Wochen... verabschiedet sich der Conancast auch erstmal in eine Sommerpause. Jetzt hast du es verraten. Ja. Wollte ich. Ich muss ja die Hörer geistig darauf vorbereiten, dass sie uns einige Wochen lang nicht hören werden. Wir müssen aber gucken, wie lang das dann noch sein wird. Wir hatten jetzt eigentlich 3 Wochen geplant. weil wir dann sonst bei mehr Zeit mit den News und so am Ende gar nicht mehr hinterherkommen. Dann müssen wir erstmal 5 Casts über die aktuellen News machen, obwohl nicht so viel passiert, aber ja. Dann könnte machen wir dann ja einen Sondercast draus machen über die Kapitel. Nee, oder? Sondercast gibt's nicht mehr, das haben wir abgeschafft. Wir nehmen es jede Woche regulär auf und dann war's das. Nein, ja, ich meine ja, wenn es 3 Wochen rum sind, ist das im Endeffekt vielleicht schon ein kompletter Fall, den man dann bereden kann, den man zusammenfassen kann. Ja, weil, ja, Aoyama macht jetzt auch mal 3 Wochen Pause, da haben wir dann eigentlich so, passt eigentlich ziemlich gut, obwohl er ein bisschen später hätte Pause machen sollen für uns, aber naja, ja. Man kann ja nicht alles haben. Ja, dann, dann machen wir nach unserer Sommerpause wieder einen News-Podcast für alle, die es noch wissen wollen. Um dann doch gleich alles wieder aufzuholen. Joa. Ich denke mal, es wird doch. Wir haben ja im Forum bei uns auch diese Umfrage. Zum. Wie ihr den Concast findet und so ein bisschen Feedback. Wo ihr das Outro ja als Bestes abgestempelt habt. Wofür ich euch immer noch verfluche. Weil das der Hassteil ist. In jedem Cast. Für mich. Das Outro? Ja. Das ist für mich immer das Schlimmste, aber das ist egal. Was hast du denn gemacht? Ich finde das Intro auch nicht besser. Ja, naja. Was wollte ich jetzt sagen? Beim Feedback, ja genau, da habt ihr ja angegeben, dass ihr vielleicht mal gerne wieder einen Livecast haben wolltet und da, denke ich mal, beginnen wir auch bald mit unseren Planungen und dann wird es zu einem bestimmten Thema wieder einen Livecast geben, dann könnt ihr es auch wieder live hören, wir werden euch da auf jeden Fall noch rechtzeitig über informieren. Ja, ich weiß auch nicht, wozu wir einen Livecast machen sollen, passiert ja eigentlich gar nicht so aktuell was bei Detective Conan, dann könnten wir vielleicht mal so einen außer der Reihe machen. Ich weiß aber nicht, ob euch das so gefallen würde. Müssen wir nochmal genauer gucken. Auf jeden Fall hört ihr uns dann nächste Woche wieder, dann hoffentlich mit Sarah, Christian und Manuel auch. Ja. Und dann würde ich einfach mal den heutigen Cast an dieser Stelle beenden, wenn niemand was dagegen hat. Und hat niemand was dagegen? Gut. Dann sage ich ab. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Können wir den jetzt stoppen?